Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Wir waren in Nürnberg bei der Nachttanzdemo für mehr Freiräume und haben dort viele Audios mitgebracht. Wir haben ein Interview mit Orga-Leuten geführt, das wir bald veröffentlichen werden. Auf Grundlage des Interviews, aber auch vieler Audios direkt von der Demo, haben wir folgenden Beitrag gebastelt. Wir sind in Nürnberg. Es ist der 17. Oktober, ein kühler Abend. Ein ungewöhnliches Gefährt setzt sich in Gang. Ein Traktor. Freiräume entwickeln, erkämpfen und erhalten. Nürnberg brennt. Wir tanzen. Der Traktor bildet die Spitze der diesjährigen Nachttanzdemo in Nürnberg, die wieder unter dem Motto Nürnberg brennt, wir tanzen organisiert wird. Hallo und herzlich willkommen zur Nachttanzdemo am heutigen Tag. Schön, dass ihr alle erschienen seid, trotz so unglaublich mieser Temperaturen. In Nürnberg passieren momentan Dinge, die wie in vielen anderen großen Städten auch passieren. Es betrifft Gentrifizierung bestimmter Stadtteile, zunehmende Überwachung an öffentlichen Plätzen und auch vielfältige Kontrollen. Zusätzlich dazu wird der Wohnraum immer knapper. In Gostenhof haben wir es beispielsweise, dass da schon alteingesessene GostenhofnerInnen aus diesem Stadtteil vertrieben werden, dass rund um den Janitzer Platz, das ist so der zentrale Platz in Gostenhof, dass da Neubausiedlungen irgendwie entstanden sind, wo es auch regen Protest dagegen gab. So. Aber sieht man auch in der Südstadt und in mehreren Teilen auf jeden Fall in Nürnberg, dass da schon die Gentrifizierung greift. Zum Thema Gostenhof wurde gleich beim ersten Redebeitrag auf der Anfangskundgebung mehr gesagt. Wir stehen heute hier in Gostenhof, mitten am Janitzer Platz, naja, zumindest daneben, dank der Polizeiauflagen, die natürlich erstmal skandalös sind. Wer hier schon länger wohnt, weiß, dass die Gegend um diesen Platz herum nicht immer so aussah wie heute. Teure Eigentumswohnungen, Stadthäuschen und Lofts mit Hundewaschstationen prägen das Bild rund um den Platz. Ebenso wie Preise, die überproportional zu Nürnberg und sogar überproportional zu Gostenhof gestiegen sind. Und gleichzeitig sind hier an diesem Platz nach wie vor Menschen, die kaum eine Perspektive haben, die niemals auch nur ansatzweise in einem solchen Häuschen wohnen werden. Nach der konkreten Betrachtung der Situation in Gostenhof, die noch ein wenig ausführlicher war, als wir das in unserem Ausschnitt zeigen konnten, gab es auch einige Gedanken zu allgemeinen Tendenzen im urbanen Leben, wie im folgenden Redebeitrag zu hören ist. Immer mehr wird versucht, dunkle Ecken zu vermeiden und aufzulösen, um den sogenannten Randgruppen ihre Autofahrzeuge unbequem zu machen. Sitzbänke in Parks und öffentliche Toiletten werden entfernt. Die Ästhetik öffentlicher Plätze widerspricht zunehmend einem längeren Verweilen. Doch anstatt gegen die BewohnerInnen einer Stadt zu arbeiten, könnte man sich auch fragen, was für Bedürfnisse haben diese Menschen, die an diesen Plätzen ihren Tag verbringen. Doch in der momentan praktizierten Vorstellung der Gestaltung einer Stadt werden nur noch jene toleriert, die 4 Euro für ein Bier zahlen können. Es bleibt nichts übrig, außer teuren Konsumräumen. Was nicht verwertbar im Sinne des Konsums ist, gerät schnell in die Schusslinie. Im Gegensatz zu so vielen anderen Demos fiel uns bei dieser Tanzdemo auf, dass die Redebeiträge praktisch nur von Frauen gehalten wurden, was eine schöne Abwechslung zum männlich dominierten Normalzustand war. Wie es sich für eine Tanzdemo gehört, war es während der Strecke auch nie leise. Wir meinen jetzt natürlich nicht nur die Stimmung in der Demo, sondern auch die Musik und die Tatsache, dass viele Teile des Demobündnisses eigene Jingles produziert hatten, die regelmäßig vom Lauti abgespielt wurden. Und diese waren durchaus unterschiedlich gestaltet, mal wütend und mal spielerisch, wie der Jingle der sogenannten Bausparpunks zeigt. Musik. Ey, schau mal, ich habe einen Brief vom Vermieter rausgeholt. Was könnte der wohl von uns wollen? Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit kündige ich das langjährige Mietverhältnis mit Ihnen fristgerecht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen 3 Monate zum November diesen Jahres. Grund hierfür sind folgende von Ihnen zu verschuldende Umstände: Mietrückstand von 3 Monaten, unerlaubte Untervermietung von Räumen, Anbringen von politischen Transparenten an der Außenwand des Hauses, dauerhafte Lärmbelästigung durch laute Musik und Hundegebell, Hundehaltung in meinem Anwesen, welches laut Vertrag untersagt ist. Überhaupt dulde ich Menschen wie Ihre Freunde nicht in meinem Haus. Mit profitorientierten Grüßen, der Vermieter. Was? Ach du Scheiße! Und was jetzt? Ein Haus für alle, die nicht einverstanden sind. Ein Zuhause in den Straßen, die uns nicht gehören. Vermieter und Mieter in einem sein. Dauerhaft günstige Miete. Solidarisches, selbstverwaltetes Wohnen, keine Angst vor Kündigung oder Gentrifizierung. Bausparpunks, der Verein für ein Wohnprojekt in Nürnberg. Zurück zur Demo. Der Traktor war auf jeden Fall ein Publikumsmagnet auf dieser wirklich langen Strecke. Das Polizeiaufgebot war irre übertrieben und muss einen entsprechenden Eindruck gemacht haben. Die Demo-TeilnehmerInnen ließen sich davon aber nicht abschrecken und verteilten auch fleißig Flugblätter und Broschüren, wie wir nachher noch hören werden. Jetzt wollen wir von 2 Organisatorinnen hören, wie es letztes Jahr war und was die Eindrücke von der aktuellen Demo so waren. Okay, also letztes Jahr hatten wir noch ein bisschen eine andere Zusammenstellung von dem Bündnis. Da war noch der Kunstverein dabei, wo wir jetzt auch gerade sind bei dem Kunstverein. Der hatte leider wegen der Eröffnung jetzt nicht so viel Zeit. Aber es waren auch schon sehr viele Gruppen, die sich eben mit dem Thema Freiraum beschäftigen. Waren, glaube ich, letztes Jahr, auch unter dem Motto Nürnberg brennt, wir tanzen, sind da 300 Leute ungefähr auf die Straße gegangen und haben getanzt. Dieses Jahr, ja, es war eine verdammt schöne Demo. Wir hatten Unterstützung von den Bauwagenleuten aus Würzburg. Die haben Wegen angekarrt und hatten halt 2 große Lautis, wo dann verschiedene Musik abgespielt worden ist. Ich würde mal sagen, so von der Einschätzung her waren vielleicht so 250, 300 Leute da, würde ich mal sagen. Ja, was ein bisschen krass war so, also dass jetzt direkt bei der Demo selber, auch im Koordinierungsgespräch, es irgendwie hieß, dass Polizei sehr zurückhält und irgendwie nur am Ende der Demo mitläuft. Und was dann aber schon krasse Auflagen waren, dass wir zum Beispiel nicht von einem Jamnitzer Platz starten durften, wo unser Auftakt war, da dort in der Vergangenheit Straftaten verübt worden sein sollen. Und deshalb wollten sie das nicht und hatten halt irgendwie auch gesagt, so dass sie an allen Stellen, wo irgendwie gefährliche Zone und irgendwas schon mal passiert ist, halt irgendwie nochmal Bullenwegen halt parken. Waren dann letztendlich ziemlich viele Polizisten auf der Demonstration mit dabei. Aber das hat uns natürlich nicht davon abgehalten, gut zu feiern und für mehr Freiräume zu tanzen. Was natürlich ein Unterschied war, ist, dass letztes Jahr war es einfach ein bisschen früher im Jahr gesehen. Da war es noch wärmer, da sind noch mehr Leute rausgegangen. Klar, das Wetter hat jetzt heute, denke ich, schon auch mitgespielt. Ansonsten ist in diesem Jahr, glaube ich, sind mehr Gespräche auf der Straße irgendwie haben stattgefunden. Also ich glaube, wir haben eine Broschüre zum Beispiel auch rausgebracht, eine Selbstverwaltungsbroschüre, in der viele Projekte aus der Umgebung auch einfach vorgestellt werden mit ihrem Sinn und Zweck, was es da so zu erleben gibt und wie man irgendwie Kontakt zu denen aufnehmen kann. Durch die und auch durch die Aufrufe, Flyer, glaube ich, wurden da am Straßenrand einfach nochmal mehr Kontakte geknüpft. Und da noch mal ein bisschen mehr vermittelt, was im letzten Jahr weniger war. Ja, ansonsten sind wir, glaube ich, alle irgendwie AnfängerInnen, was das alles betrifft. Letztes Jahr hat es das erste Mal stattgefunden. Da gab es zum Beispiel wenig Pressekontakt, was diesmal, glaube ich, jetzt dann im Nachhinein schon auch ein Schritt noch mal besser war. Mit der Sperrung des Frankenschnellwegs, das ist so diese A73, die durch Nürnberg durchgeht, waren wir jetzt im Vorfeld schon in der Zeitung, was letztes Jahr auch nicht war. Also ich sehe das mal ein bisschen positiv. Wir machen Jahr für Jahr Fortschritte und es wird Jahr für Jahr immer ein bisschen besser. Alles in allem war dies ein sehr schönes Erlebnis. Es war auch gut zu sehen, wie hervorragend organisiert das Ganze war. Später gab es ja sogar noch eine selbstorganisierte Party im öffentlichen Raum, die der Kälte trotzte und sich bis um Morgengrauen zog. Wow.